Selbstverständlich muss eine Regierung sich mit der Opposition auseinandersetzen. Das haben wir ja gemacht, als wir in der Opposition standen. Aber das kann doch nicht immer sofort gehen. Einmal muss das doch ein Ende finden. Vor allem, wenn sich haargenau nachweisen lässt, dass die Regierung der Opposition haushoch überlegen ist. Wenn unsere Gegner sagen, ja, wir haben euch doch früher die Freiheit der Meinung zugebilligt. Ja, ihr uns, das ist doch kein Beweis, dass wir das euch auch tun sollen. Eure Dummheit braucht doch nicht auf uns anstecken zu können. Dass ihr das uns gegeben habt, das ist ja ein Beweis dafür, wie dumm ihr seid. Es ist deshalb ein glatter Unfug, wenn man uns heute sagt, die anderen Parteien habt ihr aufgelöst. Warum löst ihr eure eigene Partei nicht auf? Die anderen Parteien sind aufgelöst worden, weil sie überflüssig waren. Und unsere Partei bleibt, weil sie nötig ist. Wenn man mir sagt, ja, wir sind doch alle nationalsozialistisch, dann kann ich nur zur Antwort geben, ich hoffe es. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Aber wenn schon, die nationalsozialistische Bewegung ist ja nicht nur dazu da, alle Menschen nationalsozialistisch zu machen, sondern alle Menschen auch nationalsozialistisch zu handeln, zu lehren. Wenn in einer Stadt alle Menschen katholisch sind, löst sich dann die katholische Kirche auf? Sagen dann etwa die Pfarrer, na, die sind ja doch alle katholisch, was sollen wir mit der Kirche? Nein, die Kirche bleibt, damit die Menschen katholisch bleiben. Und wenn das ganze Land nationalsozialistisch ist, die Partei bleibt, damit die Deutschen nationalsozialistisch bleiben. Oh. Denn wir sind nicht gekommen, um in der deutschen Politik ein kurzes, aber unverbindliches Gastspiel zu geben. Sondern wir sind gekommen, um die Dinge an uns zu nehmen und sie in unseren Händen zu behalten.